Schwindel vor sein Urteil sprach. Kurz darauf mit seinem Keuer durch die Straße kam. Ich war der Henker mit dem Hammer, erwartete ihn schon. Doch leider nur drei Nägel für den Judentag. Mehr Nägel für das Schwein, mehr Nägel. Mehr Nägel für das Schwein, mehr Nägel. Mehr Nägel für das Schwein, mehr Nägel. Mehr Nägel für das Schwein, mehr Nägel. Und seinen Kreuz liegt er im Dreck, direkt vor meinen Augen. Ich darf ihn daran festnageln, ich kann es gar nicht glauben. Das Blut, das letzte Knochen bricht, der Bastard ist am Schrein. Ich hol den nächsten Nagel und schlag ihn in das Schwein. Wie ein Donner trifft der Hammer auf den Nagel ein. Er krümmt sich schon vor Schmerzen, denn es geht durch Mark und Bein. Mit Zappa und mit Geifer, ich krieg mich gar nicht ein. Bringt mir noch